der steigende Rassismus, der ist gar kein Spaß. Deshalb investieren sie in Werbung und Plakate, damit sie wieder sinkt, ihre Antisemitismusrate. Und Ende Jahr ein Defizit. Welch Wunder! Der Staat braucht noch mehr Kapital. Welch Wunder! Der Schuldenberg in die Höhe stellt. Kein Wunder! Verschwendet weiter unser Geld. Erlebt ihr euer blaues Wunder? Tausende von Geldern fließen nach Afrika, nach Haiti, Thailand, Israel und Amerika. Wir müssen allen helfen, denen es beschissen geht, auch wenn im eigenen Lande die Scheiße bis zum Halse steht. Und Ende Jahr ein Defizit. Welch Wunder! Der Staat braucht noch mehr Kapital. Welch Wunder! Der Schuldenberg in die Höhe schnellt. Verschwendet weiter unser Geld. Erlebt ihr euer blaues Wunder? Und Epidemien fordern sie unseren Zunder und wollen daran verdienen. Benutzen unsere Steuern, um ihr Defizit zu schließen. Was kann denn ich dafür, wenn die sich übern Haufen schießen? Und Ende Jahr ein Defizit. Welch Wunder! Der Staat braucht noch mehr Kapital. Ein Wunder! Der Schuldenberg in die Höhe schnellt. Kein Wunder! Verschwendet weiter unser Geld. Und Ende Jahr ein Defizit. Ein Wunder! Der Staat braucht noch mehr Kapital. Der Schuldenberg in die Höhe schnellt. Kein Wunder! Verschwendet weiter unser Geld. Erlebt ihr euer blaues Wunder?